So, das erste Problem wäre gelöst. Ich bin aus dem Zimmer und kann mich wieder im Haus bewegen. Jetzt brauche ich nur noch einen Plan, wie ich problemlos ans Konzert kann. Ich habe da schon eine Idee, was ich machen könnte. Für das brauche ich aber nur mal deine Hilfe.